Erstes Kapitel: Jugendfreundschaft in Linz. Erste Begegnung. Am 3. August 1888 wurde ich in Linz geboren. Mein Vater war Tapezierer, mein Großvater Tischler. Die Großmutter stammte vom Lande, sie war eine Gillhofer aus Peuerbach. Meine Mutter war die Tochter eines Hufschmiedes, der in den Jahren, in denen die Pferdeeisenbahn Linz-Budweis gebaut wurde, in die Stadt gewandert war. Er war mit einer Bauerntochter aus Rosenberg verheiratet. Durch diese kamen Leute aus der Heimat Adalbert Stifters in unsere Verwandtschaft. Meine Mutter hatte viel von der Eigenart einer Böhmerwälderin an sich. Ehe sich mein Vater verheiratete, war er als Tapezierergehilfe bei der Linzer Möbelfirma Müller und Sohn in der Bethlehemstraße beschäftigt. Zu Mittag aß er in der kleinen Ausspeiserei in der Bischofstraße, die heute noch besteht. Hier lernte er meine Mutter kennen, die in diesem Lokal, in dem es keinen Trinkzwang gab, als Speisenträgerin beschäftigt war. Die beiden fanden aneinander Gefallen. Im Juli 1887 schlossen sie die Ehe. Zunächst fand das junge Paar in der Wohnung der Eltern meiner Mutter, Hafnerstraße 35, Aufnahme. Der Lohn meines Vaters war gering, die Arbeit anstrengend. Meine Mutter befand sich in gesegneten Umständen und hatte ihre Stellung aufgegeben. So wurde ich unter traurigen Umständen geboren. Ein Jahr später wurde meine Schwester Maria geboren, die jedoch im zartesten Kindesalter starb. Wieder ein Jahr später kam Therese zur Welt. Sie starb im Alter von 4 Jahren. Meine dritte Schwester, Caroline, erkrankte schwer, siechte einige Zeit dahin und starb, als sie 8 Jahre alt war. Der Schmerz meiner Mutter war nicht zu fassen. Zeit ihres Lebens litt sie unter der Vorstellung, auch mich verlieren zu müssen. Von ihren 4 Kindern war ich ja als das Einzige am Leben geblieben. So blieb alle Liebe meiner Mutter an mir hängen. Eine merkwürdige Parallele in unseren Schicksalen zeigte sich hier. Auch die Mutter Hitlers hatte 3 Kinder durch den Tod verloren, Gustav, Ida und Otto. Adolf war gleichfalls lange Zeit das einzige Kind seiner Mutter, das am Leben geblieben war. Auch Edmund, der 5 Jahre nach Adolf geboren war, starb im Alter von 6 Jahren. Nur Paula, die 7 Jahre jüngere Schwester Hitlers, blieb am Leben. Im Wesen beider Mütter lag sehr viel Gemeinsames. Und auch Adolf und ich, wenn wir auch in jugendlicher Überheblichkeit von unseren verstorbenen Geschwistern kaum besonderes Aufheben machten, fühlten uns doch gewissermaßen als vom Schicksal ausgezeichnet, sozusagen als Überlebende einer sehr gefährdeten Sippe, denen damit eine besondere Verpflichtung zukam. Dass Adolf mich mitunter, sicherlich unbewusst, statt August Gustav nannte, auch eine an mich geschriebene Karte zeigt in der Adresse diesen Vornamen, den sein erster verstorbener Bruder getragen hatte, hing vielleicht mit der gebräuchlichen Kurzform Gustl zusammen, vielleicht aber wollte er seiner Mutter Freude machen, wenn er auf mich, der ich wie ein Sohn in der Familie Hitler aufgenommen wurde, diesen Namen übertrug. Ich kann mich im Einzelnen nicht daran erinnern. Inzwischen hatte sich mein Vater selbstständig gemacht und im Hause Klammstraße 9 einen Tapeziererbetrieb eröffnet. Das alte, etwas vierschrötig plumpe Bärenreiterhaus, das die Zeiten unverändert überdauert hat, wurde nun die Stätte meiner Kindheit und Jugend. Ich muss die Vorgänge und Erlebnisse jener Zeit, obwohl sie an sich ganz unbedeutend sind, genauer schildern, um die Atmosphäre hervorzurufen, in der sich meine Jugendfreundschaft mit Adolf Hitler vollzog. Die enge, düstere Klammstraße, in der vorübergehend auch der Dichter Adam Müller-Guttenbrunn wohnte, sah im Vergleich mit der breiten, hellen, durch Rasenflächen und Baumanlagen belebten Promenade, deren Fortsetzung sie bildet, etwas dürftig aus. Sicherlich waren am frühen Tode meiner Schwestern auch die ungesunden Wohnverhältnisse schuld. Dies wurde im Bärenreiterhaus anders. Ebenerdig lag jetzt die Werkstätte, im ersten Stock die aus 2 Zimmern und einer Küche bestehende Wohnung. Aber mein Vater kam jetzt kaum aus wirtschaftlichen Sorgen heraus. Das Geschäft ging schlecht. Mehr als einmal war er nahe daran, den Betrieb zu schließen und wieder als Arbeiter in die Möbelfabrik einzutreten. Doch jedes Mal wurde er noch im letzten Augenblick der Schwierigkeiten Herr. Ich kam zur Schule, eine recht unerfreuliche Angelegenheit. Meine gute Mutter weinte über die schlechten Noten, die ich heimbrachte. Ihr Kummer war das Einzige, was mich zu größerem Fleiße anspornen konnte. Während für meinen Vater von Anbeginn an feststand, dass ich einmal sein Geschäft übernehmen müsse, wofür plagte er sich von früh bis spät, wollte meine Mutter trotz der schlechten Schulerfolge haben, dass ich später studieren solle. Erst sollte ich 4 Klassen Gymnasium besuchen, dann allenfalls die Lehrerbildungsanstalt. Doch davon wollte ich nichts wissen. Ich war glücklich, als der Vater ein Machtwort sprach und mich, als ich 10 Jahre alt geworden war, in die Bürgerschule schickte. Damit war nach Ansicht meines Vaters über mein weiteres Leben ein für allemal entschieden. Längst aber war eine andere Macht in mein Leben getreten, der ich mich mit Haut und Haar verschrieb.